hiermit stelle ich einen Antrag auf Verweigerung. Ich verweige das Leben und den Körper und fordere eine Rückgängigmachung. Ich bin nicht behindert und nicht depressiv. Ich hab mich rational gegen's Leben entschieden. Das Recht zu sterben ist ein Menschenrecht. Der Tod ist mein Gott, denn er bedeutet Friede. Seelengefängnis, Seelengefängnis, womit hab ich das verdient? Seelengefängnis, Seelengefängnis, das Leben ist Folter, jeder Ausweg verdient. Selbstmord fordere ich Hilfeleistung, ein sicheres Mittel. Ich fordere es kostenfrei als Schadenersatz, denn dieser Staat ist kriminell. Der Staat ist schuldig an Kinderwahn, die Kirche ist schuldig an Kinderwahn, die Wirtschaft ist schuldig an Kinderwahn, die Gesellschaft ist schuldig an Kinderwahn. Seelengefängnis, Seelengefängnis, womit hab ich das verdient? Seelengefängnis, Seelengefängnis, das Leben ist Folter. Yeah, I'll be